erstrahlt im Himmel von Sonnenglanz umgeben, die kein Leid und Trübsal kennt in ihrem Leben, wo die Heiligen wohnen, Harfen fröhlich klingen und sie Jesus preisen, Lob und Ehre bringen. Ewiges Licht des Heils Zuversicht, Jerusalem, wo Jesus nur scheint und niemand mehr weint, Jerusalem. Du goldene Stadt, voll Friede und Gnade, Jerusalem. In dir möchte ich sein, den Heiland dort sehen, Jerusalem. O Jerusalem, du Stadt der goldenen Gassen, wo man ewig glücklich, Herr, ich kann's nicht fassen. Lehre du mich wandeln, dir zur Ehre leben, dass die Seele droben Ruhe fängt und Frieden. Du ewiges Licht des Heils Zuversicht, Jerusalem, wo Jesus nur scheint und niemand mehr weint, Jerusalem. Du goldene Stadt, voll Friede und Gnade, Jerusalem. In dir möchte ich sein, den Heiland dort sehen, Jerusalem. O, welch eine Freude, bald kommt Jesus wieder und wir werden preisen ihn mit frohen Liedern. Lasst uns ihn gemeinsam loben hier auf Erden, dass wir in Jerusalem Bürger könnten werden. Du ewiges Licht des Heils Zuversicht, Jerusalem, wo Jesus nur scheint und niemand mehr weint, Jerusalem. Du goldene Stadt, voll Friede und Gnade, Jerusalem. In dir möchte ich sein, den Heiland dort sehen, Jerusalem.